Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Das Rheingau Musikfestival. Zum 36. Mal verwandelt das Rheingau Musikfestival in diesem Sommer 2023 pittoreske Baudenkmäler, Weingüter, Kirchen und Parks im und um den Rheingau in große und kleine Konzertbühnen. 5 herausragende Künstlerpersönlichkeiten werden das Programm des diesjährigen Festivalsommers als Fokuskünstlerinnen und Künstler im Besonderen prägen. Der Geiger Daniel Hope, die Cellistin Sol Gambetta, die Hornistin Sarah Willis, der Schlagzeuger Martin Grubinger und der Jazz-Allrounder Götz Alsmann. Sie alle verbindet das Engagement, Musik über die Konzertbühne hinaus zu vermitteln, durch Moderationen außergewöhnliche Konzertformate und Programme der musikalischen Radio- und Fernsehsendungen. Daneben versammeln sich auch eine ganze Reihe anderer Künstler zu diesem Musikfestival. Und wir möchten Ihnen Besprechungen der einzelnen bereits vergangenen Konzerte und natürlich diese Künstler, die dann auch noch einmal auftreten in verschiedenen Städten, bringen. Wer Martin Grubinger zum ersten Mal erlebt, dem geht der Power Percussionist nicht mehr aus dem Sinn. Beim Rheingau Musikfestival 2023 ist dem ein besonderer Akzent gesetzt. Es ist der Schlusspunkt einer über 20-jährigen Hochleistungskarriere des Künstlers, dessen Blutdruck bei seiner Performance unschwer auf konstante 160 klettert und das 15-20 Minuten lang. Man kann es erst im Saal vollends nachvollziehen, indem, wie es eine Besucherin ersten von den 3 Konzerten ausdrückt, einem physisch überwältigt. Grumiger bringt uns bis zu 20-minütige Dauererlebnisse, bearbeitet sein Instrument, Trommeln in aller Größen mit seinem Team und es sind 5 Percussionists, die mit den verschiedensten Methoden rhythmisch und übergroße Taiko-Trommeln mit ihrer großen Fläche auf Holzständern dem Publikum zugewandt bis hin zu kleinen Bongos für ein intensives Percussion-Erlebnis sorgen. Die Stücke, so Grubinger, wurden zumeist für seine Power-Vorstellungen von Musikfreunden komponiert. Sie bringen seine spezielle Energie vollends zur Geltung. Dazwischen, sagt der Künstler selbst, brauche man die ruhigeren Klänge des belgischen Orchesters unter der Leitung eines ebenso talentierten, erst 23-jährigen Dirigenten, des Finnen Tarno Peltokowski, den man gewiss noch oft sehen wird. In seiner Art, Grubingers Energie spiegelnd, setzt er ruhigere Akzente, die bestens zu Grubingers Percussion passen. Copelands Fanfare oder Kodály und Debussy oder auch John Williams. Von nun an, er verkündete bereits mit Mitte 20, wolle Grubinger mit 40 aufhören, ist 2023 auch sein Finale, denn dies ist sein 40. Geburtstag, auf der Bühne zu agieren. Wunderbarer Raconteur und Lehrmeister wird er weiter seine Technik an der Universität lehren und man kann sich seinen Vortrag gut vorstellen, gibt er bei seinem Konzert charmante, fachmännische Einführungen und schafft Übergänge zu den jeweiligen Stücken des Abends. Schon von zeitgenössischen Komponisten für diese Powervorstellungen geschaffen, fordert Grubinger damit sein Publikum, seine Fans und vor allem sicherlich seine Nachfolger mit Stücken, die Sie auch auf YouTube zum Teil hören können, mit seiner grenzenlosen Energie und feiert hier im Festival damit grandios Abschied. Wohl dem, der diese Total Immersion erleben darf. Präzisionsauftritt, Piano-Virtuose Grigori Sokolov. Ein Publikum, das seinem Lieblingspianisten nachreist und sich Punkt für Punkt an dessen letztes Konzert erinnert, auch daran, dass er 6 Zugaben spielte, dann ist man sich der Ehre gewahr, diesen nun 77-jährigen Star einen Abend lang erleben zu dürfen. Grigori Sokolov ist ein Perfectionist. Er gibt seinem Publikum, sofern es ihm noch nicht kennt, genaue Anweisungen, keinen Applaus zwischen den Stücken und man kommt sich vor, als wohne man einem Event bei, bei dem der Künstler ganz allein am Flügel spielt und in einem Zimmer ist. Die Bühne ist bis auf Pianist und Instrument leer, alles konzentriert sich auf ihn und seinen wunderbaren Vortrag. Auch das Programm wird kurz von einem Sprecher angesagt. Der Künstler drückt sich allein durch sein Spiel aus. Purcell die ganze erste Hälfte, kaum eine Pause, kein Notenblatt in Sicht. Welten hat dieser Künstler im Gedächtnis und in den Händen, die mühelos über die Tasten gleiten. Weltklasse. Nach der Pause voller Publikumsgespräche, wo man sich als Follower von Sokolow bekennt, von seinem Frühjahrskonzert schwärmt, kommt als Schwerpunkt des zweiten Teils Mozarts Klaviersonate Nummer 13 B-Dur, wieder Allegro Andante, Cantabile, Allegro Gretto, Grandioso durchgespielt und mit dem 10-minütigen Adagio in H-Moll sanft und melancholisch endend. Ovationen, Verbeugung, Zugabe, wieder und wieder. Ritual, die ein begeistertes Publikum mit ebenso viel Energie im Applaus fordert, dass man auch Sokolows zunehmende Passion im Vortrag mit viel Chopin mitvollziehen kann. Das Rheingau Musikfestival steht für Weltklasse-Künstler und einzigartige Konzerte. Hier ist Sokolow ein Altmeister, der von Jahr zu Jahr wiederkehrt. Der ausverkaufte Tirschsaal im Wiesbadener Kurhaus bezeugt es zum wiederholten Male. Dankeschön. Bruce Leo, neuer Stern am internationalen Konzertpianistenhimmel. Gleich am nächsten Abend, nach dem Sokolow-Konzert, thront auf der Bühne des Tischsaals in Wiesbadener Kurhaus nicht nur der mittig schwarze lackierte Steinway-Flügel, sondern ist dicht umgeben von dem vollen Orchester della Accademia Nazionale di Santa Cecilia und seinem Leiter Gian Andrea Noseda. Und es kommen zusätzlich noch mehrere große Filmkameras und intensiv strahlende Scheinwerfer sowie Mikrofone, die durch die große Halle den Bühnenton für den Sender Arte einfangen müssen. Dieser Kultursender, so wird dem Publikum bedeutet, hat eine Reportage zum Thema Rheingau Musikfestival im Sinn und nimmt daher auch das Konzert dieses Abends auf. Damit macht er einem breiteren Millionenpublikum dieses Festivals bekannt und auch die von den Veranstaltern hier im Sommer zusammengebrachten wunderbaren Musiker. An diesem Abend sitzt ein junger Pianist, dessen Weltkarriere seit 2021 längst zu großer Bewunderung geführt hat und der in Frankreich chinesischen Eltern geboren, kanadische Bruce Leo, am Flügel ein exzellenter Ersatz für die ausgefallen gefeierte georgisch-französische Batia Bunatiavichvili ist. Liu war Träger des letztjährigen Lottopreises des Festivals und erweckt mit all seiner Dynamik gut eingefangen auf der Titelseite der Meisterkonzerte-Broschüre schon im Vorfeld bereits große Neugier. Mit der Wahl des Programmes bestätigt sich, dass Liu nach dem Konzertauftakt durch das Orchester della Accademia Nazionale di Santa Cecilia unter der Leitung des Mailänder Maestros Gian Andrea Noseda, Ottorino Respighis Burlesca für Orchester, das Rachmaninow-Konzert für Klavier und Orchester Nummer 2 in C-Moll mit viel Energie und Virtuosität zu spielen weiß. Wir hätten uns eine Gelegenheit gewünscht, diesen jungen Pianisten vom Maestro trotz Rachmaninows grandiosen Orchestereinsätzen mit etwas weniger Stärke zur Geltung kommen zu lassen. Dies blieb dem Maestro und seiner Interpretation überlassen und führt bei diesem Stück zu extra Herausforderungen für Leo. Das Orchester ist ein Genuss, besonders im lyrischen zweiten Teil des Konzertes, Rimsky-Korsakows Scheherazade, der die orientalische Welt der schönen Erzählerin zum Thema macht. Da ist Lius Zugabe Bachs Präludium E-Moll in H-Moll als Brücke zu Rachmaninow bereits in den Hintergrund unserer Wahrnehmung getreten und wir werden von dem Solistenparts der Geige als Scheherazade eingefangen. Wer mehr besonders von Liu hören möchte, der wird ihn noch in weiteren Konzerten des Rheingau Musikfestivals erleben. Freuen Sie sich auch mit Blick auf das Festival 2024, denn Karten sind dieses Jahr bereits fast ausverkauft. Wir wünschen Ihnen bei dem Rheingau Musikfestival noch wunderschöne Abende und schauen Sie auf dessen Webseite rheingau-musik-festival.de nach Karten und nach Konzerten, die bis zum 2. September weitergehen. Am Mikrofon Susanne Nielsen. Mozart im Mambo, Beethoven und Strauss, Dizzy und Duke. Junge Orchester spielen mit Stars aus Klassik und Jazz im Rheingau Musikfestival im Sommer 2023. Eine kubanische Liebe, Sarah Willis und das Havana Lyceum Orchestra. Wie die Liebe einer Nähmaschine zu einem Regenschirm auf einem Seziertisch bei den Surrealisten, brachte auch solch eine unwahrscheinliche Liebe die Hornistin Sarah Willis der Berliner Philharmoniker mit einem kubanischen Saxophon und noch viel mehr kubanischem zusammen. Horn ist den Kubanern nicht zu eigen, dafür aber diverse Percussion-Instrumente aus heimlichen Kürbissen und anderen Naturprodukten der Insel. Und die Waldhornspielerin Sarah ist stolz auf ihr Blechinstrument, doch mehr aber darauf, dass ihr bescheinigt worden sei, sie tanze sehr gut kubanisch. Und sie bewegt sich auch auf der Bühne in dieser langsamen, rhythmischen Weise, die so ein bisschen Salsa mit Schluck auf sein könnte, wie sie sie selbst beschreibt, aber in Wirklichkeit sehr smooth in der Bewegung der Hüften und letztlich der gesamten Körper ist. Das Horn ist immer dabei. Sie spielt im Einklang mit den kubanischen Musikern, einer davon gerade gelandet, gar nicht so einfach, auf zwei Kontinenten gleichzeitig Musik zu machen, sagt die geübte Kommentatorin, die durch die Arte-Doku zum Rheingau Musikfestival, die am 1.10.23 Premiere hat, führt. Hornistin Sarah Willis konnte man am 2.8.23 auf der Bühne des Wiesbadener Tierschsaales beim Konzert der Solistin mit dem Havana Lyceum Orchestra unter der Leitung von José Antonio Méndez Padrón erleben. Die sanften Töne der Solistin und Mentorin, Mozart-Serenade Nummer 6 und der Konzertsatz für Horn und Orchester versprachen im dritten Stück einen modernen Tanz Danza Los Fugitivos, vielmehr dieser speziell kubanischen und karibischen Energie. Im Zusammenspiel zwischen dem zum Teil ganz speziell kubanischen Instrumenten im Percussion-Bereich und Blasinstrumenten des fröhlich gestimmten Orchesters. Die Virtuosität der Spieler zeigt sich in den Soli, besonders beim Pianospiel von Jorge Aragon und des mit Saxophon und Percussion versierten Juanet Lombida. Beides Gewinner des von Sarah ausgeschriebenen Wettbewerbs für Hornkompositionen, die alle liebevoll mit ihrem Namen im Titel und die Urheberin ehrten. Und alle zusammen, somit natürlich auch kein Gewinner, sondern alles Gewinner, in einem Zyklus gespielt wurden. Hier zum ersten Mal hatten doch die Künstlerin und ihre Jury alle Stücke wunderbar befunden und somit zu einem großen Zyklus zusammengefasst. Ihr sanftes Waldhorn und auch die sanften Bewegungen des kubanischen Tanzes vereinen. Den Abschluss bildeten bekannte kubanische Stücke wie Tutu Valses Mambo Influenciado und José Fernández Guantanamera. Dass man sich nicht so leicht trennen konnte, zeigten die Musiker, als sie im Foyer des Kurhauses noch weiterspielten und so mancher mit einer CD von Mambo e Mozart nach Hause fuhr. Beethoven und Strauss mit dem Europa Youth Orchestra und Violinsolistin Julia Fischer. Gekonnt ist es, was die Violinistin Julia Fischer da vor dem Maestro Papano und dem geübten European Youth Orchestra mit Beethoven begann und das Orchester ohne sie mit Strauss Staatsstück als sprach Zarathustra in den Saal schallen ließ. Die Orgel brummte, schrieb ein Kritiker, mag sein, man sah sie diesmal voll, alle Pfeifen ohne Goldgitter und schon deshalb erwartete man viel, aber sie war kein Zentralpunkt des vorgeführten Repertoires. Julia Fischer, Fokuskünstlerin des Vorjahres, hinterließ hier den Eindruck einer exzellenten Geigenkünstlerin. Besonders ihre Zugabe am Ende des ersten Konzertteils mit dem sehr schwierigen 24. von Niccolò Paganini, der ihre Virtuosität besonders deutlich machte. Dennoch trat ihr Vortrag ein wenig in den Hintergrund, wenn man Maestro Sir Anthony Papanos Leitung seines überenthusiastischen Europaorchesters erlebte. Bei diesen Musikern des jungen Orchesters sprang Funken und Feuerwerk über, als sie Strauss berühmtes und in so vielen Filmen verwendetes Motiv von Also sprach Zarathustra vorführten. Man freute sich an den gut gewählten Zugaben einer Verdi-Ouvertüre der Oper Die Macht des Schicksals und am Ende eines spanischen Tanzes, der im Stehen von allen physisch gespielt und erlebt wurde. Die Musiker waren da auf der Bühne. Didi Bridgewater und die Zukunft des Jazz, Carnegie Jazz Orchestra. Ein wunderbarer Jazzer. Daniel Hopes musikalische Zeitreise eines großen Landes. Die ganze Bandbreite der klassischen amerikanischen Musik, von Aaron Copelands energiegeladenem Hoedown aus dem Ballett Rodeo bis zu Bernsteins West Side Story in wunderbarer Suite, von Jamie Bernstein extra genehmigt, durchschritten am Samstag Land und 200 Jahre Zeit. Als Grand Finale brachte Daniel Hope auf seiner Violine mit seinem Züricher Kammerorchester die schönsten Gershwin-Melodien auf der Bühne des Wiesbadener Tierschsaals dar. Seine Fans wissen, dass er ihnen eingängig und, wie ein Zuschauer sagte, er denke an Filmmusik, in Hochqualität zum Vortrag bringen wird. Seine Streicherinnen stehen in feuerroter Abendgarderobe zwischen den schwarz gekleideten Herren des Ensembles, auch hier die Indikation der Klassik gepaart mit populärer Moderne. Hope, der mit Herkunft aus Südafrika in London das große Glück hatte, als Sohn der persönlichen Assistentin des Violinmeisters Yehudi Menuhin aufzuwachsen und zu dessen Protégé zu werden, zeigte sein Können als Violinist mit großer Virtuosität im Spiel vor seinem Orchester von Streichern und dem dazu geladenen Solisten Johannes von Ballenström, Piano, Joshua Stefan, Gitarre, Sean Dirk Baik, Bass, Dimitri Monstein, Schlagzeug. Wenn es in der zweiten Konzerthälfte zum Jazz der ureigenen amerikanischen Musikrichtung des 20. und 21. Jahrhunderts geht. Hope zeigt sich genauso versiert in der europäischen Klassik, die er durch William Waltons Musik als kompliziertes Streichquartett, das laut Hope die Spieler ob seiner Schwierigkeit immer wieder tadeln, nun darf sein ganzes Kammerorchester dies tun, kommentiert er lachend, und dem sanft endeten Krieg, beides als Zugabe mit Sicht auf Klassik, der Erwartung vieler, die diese als Inbegriff des Rheingau Musikfestivals erwarten. Auch seine klassikgewohntes Züricher Publikum und war ihm bis nach Wiesbaden in der Person eines großen Sponsors nachgereist, denn Hope leitet das Kammerorchester Zürich. Seinen leichten englischen Akzent lässt er in seine mühelos und gut artikuliertes Deutsch einfließen. Nach Auftritten mit den ganz großen Orchestern und Maestros auf den Bühnen der Welt fand Hope als Initiator von Wohnzimmerkonzerten während der Pandemie mit Musikprogrammen im Internet sein Anliegen, Musik weiterhin verfügbar zu machen. Sein Aktivismus in Sachen Kultur, Umwelt verbindet Daniel Hope als Buchautor und Moderator mit selbstgestalteten Programmen. Aber das Augenmerk seiner für jedes Festival als Fokuskünstler zusammengestellten 5 Konzerte begann mit einem Konzert am 25.06. von amerikanischen Kompositionen, dann mit irischer Musik in der Wiesbadener Lutherkirche, nun mit America im Kurhaus. Der Star-Violinist ist gekonnter Moderator, er leitet ein und über, erklärt die Hintergründe und führt uns von Stück zu Stück durch eine Musik, die, wie er sagt, auf den Einflüssen der europäischen Komponisten über die Folklore der Welt zu einer vielfältigen, ganz neuen Musik in den USA führte. Bernstein habe die Anfänge der amerikanischen Musik Kindergarten genannt, nachdem im 20. Jahrhundert die wirklich neue amerikanische Musik entstanden sei. Man hört von Hope in diesen Konzerten die in jüngster Zeit wiederentdeckte Musik der ersten afroamerikanischen Klassikkomponistin Florentine Price, Adoration zum Beispiel, deren Musik sich an die Romantik Europas anschließt, dann Ellingtons Come Sunday, dann ein eingeschobenes Lullaby, Schlaflied und auch eine alte Hymne. Sie wechseln ab mit Suiten, alle vom Engländer Paul Bateman für Hope arrangiert, der ganz großen, alles Einwanderer, wie der Weltenbürgerhaupt betont, die ihre Kompositionen sofort in diese neue Musikrichtung einreiten. Als der erste Teil des Programms mit West Side Story endet, gibt es viel Applaus, machten doch die beiden Filmversionen diese Musik auf der ganzen Welt bekannt. Hope endet die Suite mit dem dramatischen Mambo, wo man vor seinem geistigen Auge oder nach der jüngsten zweiten Verfilmung die Röcke fliegen sieht. Die zweite Hälfte beginnt mit dem deutschen Kurt Weill, der den Broadway als sein neues Zuhause sah. Man kennt Taverna Song und wartet auf Mac the Knife. Hope liefert alle klassischen Weill-Melodien, mit denen er seinem Publikum Musik nahebringt, die nicht als schwierig, sondern als melodiös und populär einen breiten Bekanntenstatus hat. Nach dem eher ruhigen At the River von Copland, das sowohl zu dessen als auch Bernsteins Tod mit Anklängen an seine Volkslied-Ursprung geht, das Programm in sein Finale. Einer George Gershwin-Suite, die mit dessen träumerischer Oper Porgy und Bess Summertime beginnt und mit I Got Rhythm die Jazz-Energie dieses Komponisten und exzellenten Pianisten nahebringt. Der spontane Zwischenapplaus bei dem Jazzmusiksolisten, die ihre Instrumente grandios vorführten, zeigt, dass Hope es versteht, auch hier die Virtuosität vorzuführen und sein Publikum in neue Richtungen mitzunehmen. Dass Hope und sein Orchester die europäische Klassik ebenso mühelos beherrschen, zeigt er im Nachsatz mit seinen beiden Zugaben, die auch die Kritiker der leichten Klassik wieder versöhnen möchten. Ob afroamerikanische oder jüdische Lieder aus der Theresienstadt, Daniel Hope sagte in einem Interview, dass er Musik spiele, die er liebe und weil er das Gefühl habe, sie müsse geteilt werden. Wenn Musik zu ihm spricht, Geschichten erzählt, muss er sie weitererzählen. Mit Sprache und mit Musik, das kann er sehr gut. Das Rheingau Musikfestival, für Sie erlebt von Susanne Nielsen, dritter Teil. David Garrett im Kurpark, Fabian Müllers Rheingau Musikfestival, Mozart-Zyklus Nummer 1, Premiere. David Garrett Trio im Kurpark. Auf David Garrett, dem Schwarm so vieler Mädchen, war ich sehr gespannt. Man hört die Schwärmerei und denkt, das muss ein Superstar sein. Und so strömten zahlreiche Besucher dieses in das Rheingau Musikfestival eingebetteten, ausverkauften Abends in den Wiesbadener Kurpark, trotz eines sich immer mehr verdüsternden Himmels. Es wurden von den Festivalveranstaltern grüne Regenponchos verteilt. Diesmal laut Wetterprognose würde man sie brauchen. Bei den beiden Vorabenden war man mit Nachmittagsschauern davongekommen. Garrett mit Gitarrist und Bassist, beides Holländer als Trio, kam direkt aus Linz, dem Vorabendkonzert laut seines Post-Covid-Iconic-Tour 300-Tage-Plans. Man machte diese Welttour und nur zu dritt, aber mit einem besonderen Clou. Garrett mit einer 4-Millionen-Geige, die er gerade gekauft hatte, um sie seinen Fans vorzuführen auf dieser Tournee. Im vertraulichen Plauderton sagt er, er habe vergleichbare Geigen zu Hause und er spiele solche wunderbaren Instrumente, solange zum Beispiel eine Dame eine Violine für sich sicherlich Millionen erstanden und sie partout wolle, dass er deren Instrument bei seinen Konzerten eben spiele. Und wer schon ein Ticket in den Doppelhunderten erstanden hat, dem macht es nichts aus, das Programmheft für weitere 5 Euro zu kaufen, darin ausführlich Kommentare mit romantischen Fotos zu dem Star und seiner Iconic-Tour. Hartgesottene Garrett-Fans richten sich mit Decken und Regenponchos, viele schon mitgebracht, auf eine sehr nasse Nacht vor der Orchestermuschel ein. Und da ist er mit seinen Gitarristen und Bassisten, der David Garrett. Daneben ein Mann am Laptop, sein Blick sagt, alles Routine, alles gut. Die Technik ist aufgestellt, der Sound der vielfach digital verstärkten 3 Instrumente erfüllt den ganzen Park. Das Muschelinnere erstrahlt in vielen Farben und mit roten Scheinwerfern bei den energiegeladenen Zugaben. Und wie ist es im Katalog? Da steht tatsächlich, auch bei diesem Wetter spielt Garrett seine Guarneri-Geige, ein sensibles Instrument aus dem 18. Jahrhundert. Warum, würden sich Klassikliebhaber fragen, gerade diese 200 Jahre alte Violine im Regen, die auch mit Schutz des Muscheldaches genug Feuchtigkeit abbekommt, dass ein 2-Stunden-Konzert darauf eigentlich diesem Juwel unzumutbar ist. Und in all dem digitalen Sound spielte auch die schöne Geige nicht.